In den Landwirtschaftsbetrieben der TVRK wird die Gemüseproduktion in den Gewächshäusern aktiv vorangetrieben. So haben die Farmen in der Hauptstadt Pyongyang wie die genossenschaftlichen Gemüsebaubetriebe Zhangzhun im Stadtbezirk Sadong und Zhongdang im Stadtbezirk Rangdang dreifach so viel Gemüse wie zur gleichen Zeit des Vorjahres produziert und an die Handelsorgane der Stadt geliefert. Auch die anderen Treibhausgemüseproduktionsfarmen in der ganzen Republik, wie der genossenschaftliche Landwirtschaftsbetrieb Migok in der Stadt Sariwon vom Bezirk Nordfanghe und der genossenschaftliche Landwirtschaftsbetrieb Unhwa im Kreis Unson vom Bezirk Nordpyongan, organisieren auf der Grundlage der Angaben der Temperaturänderungen nach den Arten des Gewächshauses die Verteilung der Kulturen und führen daneben die Zuchtmethoden gemäß den Jahreszeiten ein, um die Gemüseproduktion zu steigern.